Viertens, wäre doch zu wünschen, dass man die Quelle erführe, aus welcher der Abb die Nachrichten von Theresens Abkunft schöpfte, besonders da es doch etwas befremdet, dass dieser wichtige Umstand so genau dabei interessierten Personen und die sonst so gut bedient sind, bis auf den Moment, wo der Dichter ihn braucht, hat ein Geheimnis bleiben können. Es ist wohl ein bloßer Zufall, dass die zweite Hälfte des Lehrbriefs weggeblieben ist, aber ein geschickter Gebrauch des Zufalls bringt in der Kunst wie im Leben oft das Trefflichste hervor. Mir deucht, diese zweite Hälfte des Lehrbriefs könnte im achten Buch an einer weit bedeutenderen Stelle und mit ganz anderen Vorteilen nachgebracht werden. Die Ereignisse sind unterdessen vorwärts gerückt. Wilhelm selbst hat sich mehr entwickelt. Er sowohl als der Leser sind auf jene praktischen Resultate über das Leben und den Lebensgebrauch weit besser vorbereitet. Auch der Saal der Vergangenheit und Nataliens nähere Bekanntschaft können eine günstigere Stimmung dazu herbeigeführt haben. Ich riete deswegen sehr, jene Hälfte des Lehrbriefs ja nicht wegzulassen, sondern womöglich den philosophischen Inhalt des Werkes deutlicher oder versteckter darin niederzulegen. Ohnehin kann bei einem Publikum, wie nun einmal das Deutsche ist, zur Rechtfertigung einer Absicht und hier namentlich noch zur Rechtfertigung des Titels, der vor dem Buche steht und jene Absicht deutlich ausspricht, nie zu viel geschehen. Zu meiner nicht geringen Zufriedenheit habe ich in dem achten Buche auch ein paar Zeilen gefunden, die gegen die Metaphysik Front machen und auf das spekulative Bedürfnis im Menschen Beziehung haben. Nur etwas schmal und klein ist das Almosen ausgefallen, das sie der armen Göttin reichen, und ich weiß nicht, ob man sie mit dieser kargen Gabe quittieren kann. Sie werden wohl wissen, von welcher Stelle ich hier rede, denn ich glaube es ihr anzusehen, dass sie mit vielem Bedacht darein gekommen ist. Ich gestehe es, es ist etwas stark, in unserem spekulativischen Zeitalter einen Roman von diesem Inhalt und von diesem weiten Umfang zu schreiben, worin das Einzige, was Not ist, so leise abgeführt wird. Einen so sentimentalischen Charakter wie Wilhelm doch immer bleibt, seine Lehrjahre ohne Hilfe jener würdigen Führerin vollenden zu lassen. Das Schlimmste ist, dass er sie wirklich in allem Ernste vollendet, welches von der Wichtigkeit jener Führerin eben nicht die beste Meinung erweckt. Aber im Ernste, woher mag es kommen, dass sie einen Menschen haben erziehen und fertig machen können, ohne auf Bedürfnisse zu stoßen, denen die Philosophie nur begegnen kann? Ich bin überzeugt, dass dieses bloß der ästhetischen Richtung zuzuschreiben ist, die sie in dem ganzen Romane genommen. Innerhalb der ästhetischen Geistesstimmung regt sich kein Bedürfnis nach jenen Trostgründen, die aus der Spekulation geschöpft werden. werden müssen. Sie hat Selbstständigkeit, Unendlichkeit in sich. Nur wenn sich das Sinnliche und das Moralische im Menschen feindlich entgegenstreben, muss bei der reinen Vernunft Hilfe gesucht werden. Die gesunde und schöne Natur braucht, wie sie selbst sagen, keine Moral, kein Naturrecht, keine politische Metaphysik. Sie hätten ebenso gut auch hinzusetzen können, sie braucht keine Gottheit, keine Unsterblichkeit, um sich zu stützen und zu halten. Jene drei Punkte, um die zuletzt alle Spekulation sich dreht, geben einem sinnlich ausgebildeten Gemüt zwar Stoff zu einem poetischen Spiel, aber sie können nie zu ernstlichen Angelegenheiten und Bedürfnissen werden. Das Einzige könnte man vielleicht noch dagegen erinnern, dass unser Freund jene ästhetische Freiheit noch nicht so ganz besitzt, die ihn vollkommen sicher stellte, in gewisse Verlegenheiten nie zu geraten, gewisser Hilfsmittel der Spekulation nie zu bedürfen. Ihm fehlt es nicht an einem gewissen philosophischen Hange, der allen sentimentalen Naturen eigen ist, und käme er also einmal ins Spekulative hinein, so möchte es bei diesem Mangel eines philosophischen Fundaments bedenklich um ihn stehen. Denn nur die Philosophie kann das Philosophieren unschädlich machen. Ohne sie führt es unausbleiblich zum Mystizism. Die Stiftsdame selbst ist ein Beweis dafür. Ein gewisser ästhetischer Mangel machte ihr die Spekulation zum Bedürfnis, und sie verirrte zur Herrenhuterei, weil ihr die Philosophie nicht zu Hilfe kam. Als Mann hätte sie vielleicht alle Irrgänge der Metaphysik durchwandert. Nun ergeht aber die Forderung an sie, der sie auch sonst überall ein so hohes Genüge getan, ihren Zögling mit vollkommener Selbstständigkeit, Sicherheit, Freiheit und gleichsam architektonischer Festigkeit so hinzustellen, wie er ewig stehen kann, ohne einer äußern Stütze zu bedürfen. Man will ihn also durch eine ästhetische Reife auch selbst über das Bedürfnis einer philosophischen Bildung, die er sich nicht gegeben hat, vollkommen hinweggesetzt sehen. Es fragt sich jetzt, ist er Realist genug, um nie nötig zu haben, sich an der reinen Vernunft zu halten? Ist er es aber nicht, sollte für die Bedürfnisse des Idealisten nicht etwas mehr gesorgt sein? Sie werden vielleicht denken, dass ich bloß einen künstlichen Umweg nehme, um sie doch in die Philosophie hineinzutreiben. Aber was ich noch etwa vermisse, kann sicherlich auch in ihrer Form vollkommen gut abgetan werden. Mein Wunsch geht bloß dahin, dass sie die Materien Questionis nicht umgehen, sondern ganz auf ihre Weise lösen möchten. Was bei ihnen selbst alles spekulative Wissen ersetzt und alle Bedürfnisse dazu ihnen fremd macht, wird auch beim Meistern vollkommen genug sein. Sie haben den Oheim schon sehr vieles sagen lassen, und auch Meister berührt den Punkt einigemal sehr glücklich. Es wäre also nicht so gar viel mehr zu tun. könnte ich nur in ihre Denkweise dasjenige einkleiden, was ich im Reich der Schatten und in den ästhetischen Briefen der meinigen gemäß ausgesprochen habe, so wollten wir sehr bald einig sein. Was sie über Wilhelms äußerliches Wärnern in den Mund gelegt, ist von ungemein guter Wirkung für das Ganze. Es ist mir eingefallen, ob sie den Grafen, der am Ende des 8. Buches erscheint, nicht auch dazu nutzen könnten, Wilhelmen zu völligen Ehren zu bringen. Wie, wenn der Graf, der Zeremonienmeister des Romans, ihn durch sein achtungsvolles Betragen und durch eine gewisse Art der Behandlung, die ich Ihnen nicht näher zu bezeichnen brauche, ihn auf einmal aus seinem Stande heraus in einen höheren stellte und ihm dadurch auf gewisse Art den noch fehlenden Adel erteilte. Gewiss, wenn selbst der Graf ihn distinguierte, so wäre das Werk getan. Über Wilhelms Benehmen im Saal der Vergangenheit, wenn er diesen zum ersten Mal mit Natalien betritt, habe ich noch eine Erinnerung zu machen. Er ist mir hier noch zu sehr der alte Wilhelm, der im Hause des Großvaters am liebsten bei dem kranken Königssohn verweilte und den der Fremde im ersten Buch auf einem so unrechten Wege findet. Auch noch jetzt bleibt er fast ausschließend bei dem bloßen Stoff der Kunstwerke stehen und poetisiert mir zu sehr damit. Wäre hier nicht der Ort gewesen, den Anfang einer glücklicheren Krise bei ihm zu zeigen, ihn zwar nicht als Kenner, denn das ist unmöglich, aber doch als einen mehr objektiven Betrachter darzustellen, so dass etwa ein Freund wie unser Meier Hoffnung von ihm fassen könnte? Sie haben Jarno schon im 7. Buche so glücklich dazu gebraucht, durch seine harte und trockene Manier eine Wahrheit herauszusagen, die den Helden sowie den Leser auf einmal um einen großen Schritt weiterbringt. Ich meine die Stelle, wo er Wilhelmen das Talent zum Schauspieler rundweg abspricht. Nun ist mir beigefallen, ob er ihm nicht in Rücksicht auf Theresen und Natalien einen ähnlichen Dienst mit gleich gutem Erfolg für das Ganze leisten könnte. Jarno scheint mir der rechte Mann zu sein, Wilhelmen zu sagen, dass Therese ihn nicht glücklich machen könne und ihm einen Wink zu geben, welcher weibliche Charakter für ihn tauge. Solche einzelne, durchgesprochene Worte im rechten Moment gesagt, entbinden auf einmal den Leser von einer schweren Last und wirken wie ein Blitz, der die ganze Szene erleuchtet. Montag, 11. Juli, früh. Ein Besuch hinderte mich gestern, diesen Brief abzusenden. Heute kann ich nichts mehr hinzusetzen, da es zu unruhig bei mir zugeht. Meine Frau ist ihrer Niederkunft nahe und starke, vermutet sie schon heute. Für ihr freundschaftliches Anerbieten, den Karl zu sich zu nehmen, danken wir ihnen herzlich. Er ist uns nicht zur Last da wir einige Personen mehr zur Bedienung angenommen und die Disposition mit den Zimmern gemacht haben, dass er nicht stört. Für Vielleville und Muratori danke ich Ihnen bestens. Schlegel ist mit seiner Frau wieder hier angekommen. Die kleine Paulus ist eilig nach Schwaben abgereist, ihre kranke Mutter zu besuchen. Leben Sie recht wohl. Auf den Mittwoch hoffe ich Ihnen mit erleichtertem Herzen weitere Nachricht zu geben. SCH